Es war einmal der 27.12.2025, da brachen wir mit der Roleplayers Gilde in den Thanatos Tower ein. Wer hat diese Map gemacht zum Kotzen, ey? Nachdem wir 20 Minuten rumgeiert sind, haben wir das nächste Hindernis, auch das haben wir überwunden, nachdem wir es bemerkt haben, dass es ein Bag ist. Welche Sau baut so eine Map hier? Und warum sieht man die Portale nicht? Ich kotze, Kliech. Wir dringen weiter vor und stehen vor so ein Dings. Bums da, keiner weiß, was das hier soll. Ey, Digga, fick die Henne, ey! Wie ist dieser Scheißdrecks-Pin-Schwachsinn-Mist hier? Keiner kennt den Pin. Und ChatG, P, T, sagt der Pin an dieser Stelle, der Quest ändert sich permanent. Es gibt keinen festen Pin-Code! Ich schmeiß gleich alles aus dem Fenster. Weg, Scheiße! Der Quest-Programmierer hier gehört geschlagen und weggesperrt wegen Software-P-Fluss. Rufus regt sich auf und hat dir die Schnauze voll. Er gibt auf und tat etwas, das er aus Wut und getan hat. Rufus wusste bis dahin nicht, dass es hilfreich war. Rufus kopiert die Zahlen 1, 2, 3. Mit S, T, R, G und C und spammt diese mit S, T, R, G plus V in das Dingsbums. Inga Mel nach 26 Sekunden sparen der Ziffern 1, 2, 3 in das Feld. Erhielt er das IPM, um die Quest fortsetzen zu können. Nach 40 Minuten ging es dann weiter. Wir drängten dann weiter ins Innere vor. Im letzten Raum, wo sich ein Portal öffnen sollte, war die Quest wieder verbargt. Die NPCs dort drin funktionierten nicht. Nachdem wir dann weitere 30 Minuten uns den Monstern entledigten haben und zahlreiche Runden im letzten Raum gedreht haben, gaben wir alle einstimmig auf. Scheiße, Quest, ich habe keinen Bock mehr. Ich auch nicht, sagte noch wer. Wir gaben auf und haben diesen Dreckscheiß-Quest dann verlassen. EXP, Verlust war hoch. Rufus war der Einzige, der nicht gestorben ist. Rufus verbrauchte 500 White-Portionen und viele Blätter, um die anderen wieder beleben zu können. Rufus ist Quest-Hasser. Er hasst es wie Sau. Er vermeidet alles, was mit Quest zu tun hat. Und das aus gutem Grund, was wir heute erlebt haben, bekräftigt Rufus. Er hatte recht. Quest sind Zeitverschwendung und führt in der Regel immer zu Frust. Zeitverlust, Zähni-Verlust für nichts. Quest. Turn abgeschafft. Wir wollen ein barrierefreies Game.